Micheline. Ja, da bist du ja. Lachmann. Und wir sind recht alt geworden. Nanu, damit springst du mir gleich ins Gesicht. Ja, ich wenigstens. Ich. Du nicht, aber ich. Mit deinem Vater verglichen. Wieso? Ja, aus Gründen, Micheline, aus Gründen. Gewiss, damals, als ich in eure Kunstschule eintrat. Oh Gott, Donnerwetter. Gegen heute. Heute ist man so ziemlich bankrott. Wieso bankrott? An Illusionen zum Beispiel. Die Kraft zur Illusion, Micheline. Das ist der beste Besitz in der Welt. Du meinst also eigentlich Fantasie. Und ohne die kann ja ein Künstler nicht sein. Ja, ja, Fantasie und den Glauben dran. Schöppenroten, bitte. Bitte sehr, der Herr. Wenn ich das nötige Geld hätte, Micheline, dann trinken wir heute Champagner. Also du fällst ja von einem Extrem ins andere. Sag mal, wie reimt sich denn das zusammen, Lachmann? Gar nicht. Das ist ja der Witz von der Sache. Mit mir ist es zu Ende. Ganz einfach. Punkt. Ja, nun kann das fidele Leben ja anfangen. Sag mal, was hat dich denn so deprimiert? Ach, nichts, ich bin gar nicht deprimiert. Ich habe nur wieder mal Rückschau gehalten und bemerkt, dass man eigentlich gar nicht mehr lebt. Wieso? Da frage ich wieder, wieso? Tja, was Leben will, braucht seine Atmosphäre. Das ist im Geistigen ebenso. Ich bin in die Falsche reingedrückt. Ob du willst oder nicht, du musst sie einatmen. Siehst du, da wirst du selber erstickt. Da bin ich doch besser dran, muss ich sagen, in meiner freiwilligen Einsamkeit. Ja, ihr seid hier überhaupt viel besser dran. Man will immer raus in die weite Welt. Ich wünschte, ich wäre zu Hause geblieben. Sie ist ja gar nicht weit, die Welt, Micheline. Und wem sie zu eng ist, der muss sie sich weiten. Und das hat hier zum Beispiel dein Vater getan. Wie gesagt, damals, als ich hier in die Kunstschule eintrat. Ich sehe dich immer noch stehen, Lachmann. Im Gang, du weißt ja. Vor Vaters Tür. Weißt du es noch? Oder hast du es vergessen? Ich? Nein. Du, sowas, das vergisst sich nicht. Das war aber auch unsere große Zeit. Man kann das ja nicht im Entferntesten ausdrücken. Das Mysterium, das sich damals vollzog. Ein geprügelter Lausbub war man gewesen und plötzlich empfing man den Ritterschlag. Das empfanden nicht alle wie du, lieber Lachmann. Sehr viele hat Vaters Wesen bedrückt. Naja, aber die waren ja dann auch danach. Wer halbwegs was in sich hatte, den machte er adlig mit einem Schlag. Er ließ uns was fühlen gegenüber den Fürsten im Reich der Kunst, als wäre man mit ihnen eines Bluts. Na ja, also, Prost, Prost, es war einmal. Was ist dir denn nur so Besonderes passiert, Lachmann? Ich habe deines Vaters Bild gesehen. So, du kommst von Vater? Ja, gerade eben, direkt. Und das hat dir solchen Eindruck gemacht? So tief wie nur irgend möglich. Ja. Und du bist nicht enttäuscht? Nein, keinesfalls. Ach so, ja, ich weiß schon, weshalb du fragst, aber fragmentarisch ist alle Kunst. Was da ist, ist schön. Ergreifend und schön. Was erstrebt ist, was man fühlt, Micheline. Da erkennt man erst ganz, was dein Vater ist. Das große Misslingen, das kann mehr bedeuten, kann stärker ergreifen und höher hinaufführen ins Ungeheure, tiefer hinein, als je das beste Gelingen vermag. Wie war dein Vater sonst so gestimmt? Er hat mir furchtbar die Kappe gewaschen. Ist aber leider ganz zwecklos. Aber weißt du, wenn man die Augen so zudrückt und das wieder so über sich herrauschen lässt, da kann man sich einbilden, wenn man Lust hat, als wäre das noch erst der Frühlingsgruß. Und das sollte man noch wachsen. Wachsen. Wachsen, wer weiß noch wie hoch. Hm, was ist denn das? Mag die Flasche nur was anderes sein. Die Sache fängt an, mich zu amüsieren. Sie sehen sich mal hier um. Das habe ich gemacht. Die ganze Geschichte habe ich gemacht. Tefelung und Decke, Buffet und alles. Alles selber gezeichnet. Alles mein Werk. Ja, deswegen kneipe ich ja auch hier so gerne. Wir haben Geschmackssinn. Meinen Sie nicht? Verflucht geschmackvolle Kneipe, das, ne? Der Quantmeier wird wohl den Jüngling, drüben noch gänzlich verrückt machen wollen, Mann. Na, dann kommen Sie mal, geht wieder los. Ja, hör mal, aber, diese Typen finde ich mangelhaft. Erlaubst du, dass ich ein bisschen rauche? Aber natürlich, gewiss. Und nimmst du Flügel der Morgenröte? So entgehst du doch dieser Sorte nicht. Tja, unser einer muss das Maul halten. Rackert sich noch für die Bande ab. Na, Prost, Michaeline. Dein Vater soll leben. Und die Kunst, die die Welt erleuchtet, dazu. Trotz alledem und trotz alledem. Lachmann, was? Hast du das gehört? Ja. Regt dich das wirklich auf, Michaeline? Ich weiß selbst nicht, woran das liegt. Es hängt wohl wahrscheinlich damit zusammen, dass Arnold und Vater sehr gespannt sind und dass mich das etwas beschäftigt hat. Ja, aber wieso denn? Wieso denn jetzt? Ich weiß nicht. Möchten wir nicht lieber fortgehen, wirklich? Also, mir ist nicht gut zumut hier. Ach, achte doch nicht auf den Pöbel. Gott im Himmel, nein, nein, aber los! Vertrinken wir Herren zu viel Champagner, dann wissen sie gar nicht mehr, was sie tun. Es ist wirklich ein Elend, meine Herrschaft. Die Herren benehmen sich wohl nicht ganz taktvoll. Wie? Ach schon, sie sind ja soweit sehr anständig. Aber sehen Sie, da ist so ein junger Mensch, den machen sie immer ganz, ganz, ganz naiv. Ich weiß nicht. Das ist wohl Ihr Bräutigam, nicht? Ach nein, es ist doch nur ein dummer Mensch, der sich allerhand Albernes in den Kopf setzt. Was geht mich der dumme Junge denn an? Er soll sich doch scheren, in Gottes Namen. Oder würden Sie sich das gefallen lassen, wenn einer so sitzt wie ein Marabu? Übrigens ist mein Bräutigam betrunken und wenn er sich betrinken will, dann kann er es gefälligst woanders tun. Du kannst dir gar nicht denken, wie einem das anmutet. Dein Vater in seinem Atelier, hier diese, sagen wir, diese noble Gesellschaft. Und wenn man sich an das Bild erinnert, das feierliche, ruhige Christusbild, und sich das dann so hier vorstellt, in all dem Dunst, mit seiner erhabenen Ruhe und Reinheit, ja, ganz seltsam wirkt das. Bin froh, dass meine Frau nicht da ist. Ich hatte geradezu Angst davor. Wenn man nur wüsste, ob sie noch herkommt, sonst... Ich würde vorschlagen, sag mal, fühlst du dich wohl? Ja. Seit unserem Anstoßen vorhin. Trotz alledem und trotz alledem. Wenn zwei so sagen, es war einmal, da ist doch immer noch was übrig geblieben. Und darauf stoßen wir jetzt mal an.